oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüß hier und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App, einer App wieder was passend zu Weihnachten, und zwar der App Auf den Spuren des Weihnachtsmanns. Da habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen, aber kann man ja jedes Jahr, nicht wahr? Die technischen Daten, aktuelle Versionsnummer, Größe und erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. Und bei 61.734 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternbewertung von 4,2 Sternen. Es gab neulich gerade ein Update, und zwar am 29. November. Und zwar steht in der Update-Beschreibung Folgendes. Wir schreiben das Jahr 2017. Der Weihnachtsmann und seine Wichtel sind wieder da. Im Gepäck haben sie zahlreiche neue Spiele, ein neu gestaltetes Dorf und Updates für Android Wear. Außerdem kannst du die Reise des Weihnachtsmanns auf Android TV verfolgen. Und ansonsten lese ich mal einmal kurz nochmal die Beschreibung vor. Spiele mit düsenden Wichteln, rollenden Lollis, raketenbetriebenen Schlitten und viel mehr. Ab dem 24. Dezember kannst du den Weihnachtsmann dann auf seiner Reise um die Welt begleiten. Weitere Informationen findest du auf g.co/Santa-Tracker fröhliche Weihnachten. Also momentan kann man, das ist, glaube ich, tatsächlich neu, diese ganzen Spiele, die man machen kann. Einerseits könnt ihr sehen, bis wann der Weihnachtsmann denn dann da so losfliegt, und am Heiligabend kann man das dann ja bei Google Maps verfolgen innerhalb der App. Und es gibt wirklich zahlreiche Spiele. Irgendwie sowas ähnliches wie Doodle Jump oder sowas ähnliches wie, hier, wie hieß es, Flappy Bird und irgendwie so Eislaufen und sowas. Das sind halt so kleine Minispiele, die aber wirklich sehr nett sind und die man einfach mal spielen kann. So, ja, Gelegenheitsspiele halt. Finde ich sehr nett, ist kostenlos, ist von Google direkt, klare Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.